Er legte dem Mädchen seinen Mantel hin, drehte seine Jacke zusammen, machte ihr ein Kopfkissen daraus und sagte, »Leg dich hin und schlaf. Ich will mich ein bisschen waschen. Gripto, dahin!« »Der Hund wird dafür sorgen, dass du geruhig schlafen kannst. Ich bleibe ganz in der Nähe.« Er wickelte sie in den Mantel und bettete sie zurecht. Sie lächelte ihm zu wie ein kleines Kind, das zu Bett gebracht wird, seufzte auf und machte die Augen zu. Der Hund setzte sich neben sie, beroch sie, und dann legte er sich auch hin, behielt den Kopf aber hoch. Harm hatte schon die zweite Pfeife aus, da kam Thedel zurück. Er brachte das Zeug mit, was dazu gehörte, und flüsterte, »Der Wind küselt. Im Kruge sitzen vier Leute, die da nicht hingehören und haben das große Wort. Der Krüger hat ein Gesicht wie eine Kartulle, so haben sie ihn geschlagen, und nun sind sie besoffen und schinden die Frauensleute. Kein einer traut sich an sie heran, denn sie haben damit geprahlt, dass noch mehr von ihren Leuten Nachkommen tun.« Wulf klopfte seine Pfeife aus. »Hm«, meinte er, »hm, weiß der Wankenwiebert schon Bescheid und Hilmers Heine? Das ist gut, denn so wollen wir uns nicht länger aufhalten und mal sehen, was für Gäste das sind.« Er nahm das Zeug und ging nach dem Busche. Gripto wedelte ihn an, dass sein Schwanz laut auf die Erde schlug, und davon wachte das Mädchen auf. »Hier«, sagte der Wolfsbauer, »bis eben warst du eine Johanna. Jetzt musst du einen Hans aus dir machen. Ich gehe jetzt so lange bei zu, bis du dich umgezogen hast. Ich und Thedel, wir haben im Dorfe zu tun. Willst du lieber mit dem Hunde bei den Pferden bleiben oder willst du mit uns? Aber ich sage dir, es gibt tote Männer zu sehen. Also, willst du mit? Schön. Ein Mann muss Wehr und Waffen haben. Hier ist ein Messer und da nimm die Pistole. Sie ist fertig und nun komm. Gripto, dass du mir keinen an die Pferde lässt.« Der Hund ließ die Ohren hängen und sah ihnen so lange nach, bis sie um die Ecke waren. »Also hör zu, Hans«, sagte Harm, »es ist wieder Gesindel im Kruge, das die Leute schindet. Das können wir nicht leiden, und darum wollen wir mit dem groben Besen ausfegen. Du hältst dich immer hinter mir, verstehst du? Und erst wenn der Ast an zu knastern fängt, kannst du mir die Hand hinhalten.« Er sah nach den Machangelhagen und winkte. »Na, da haben wir euch wohl beim Vesper aufgestört«, meinte er zu den beiden jungen Leuten, die da standen und das Mädchen ansahen. »Das ist ein guter Freund. Und nun wollen wir los. Wer Raben fangen will, darf nicht warten, bis sie flügge sind.« Sie gingen durch den Eichbusch, stiegen über eine Stege, gingen quer durch eine Dele, und dann sagte Wulf, »Ihr beide geht nun ein jeder für sich hin und seht zu, dass ihr bei der halben Tür bleiben könnt, und wenn einer aus der großen Tür Wasser gießt, so ist das das Zeichen, dass wir kommen sollen. Die Bleiknüppel habt ihr ja wohl? In einer ordentlichen Wirtschaft muss man saubere Arbeit machen.« Die beiden Bauernsöhne lachten im Halse und gingen ab. Harm, Thedel und Johanna stiegen über einen Zaun, drückten sich unter den Fenstern des Kruges her, und dann sagte der Bauer, »So, Thedel, denn so mach dein dümmstes Gesicht.« Hinter einem Stapel Brennholz blieb Wulf stehen, und das Mädchen stand hinter ihm. Er fühlte ihren Atem über seiner Halsbinde. Aus dem Krug kam ein rohes Lachen, dann quietschte ein Frauenzimmer. Harm fühlte, wie das Mädchen hinter ihm am ganzen Leibe flog. Er drehte den Kopf nach ihr. »Hast du Bange?«, flüsterte er. »Bange nicht, aber was anderes«, sagte sie, und er nickte ihr zu. In demselben Augenblicke goss die Wirtin einen Eimer Wasser aus der großen Türe. »Komm«, flüsterte Wulf, pfiff erst das Brummelbärlied und ging dann laut lachend in das Haus, wo ein Kerl am Feuer saß und die jüngste Tochter, ein Kind von 12 Jahren, in den Klauen hatte, indes ein anderer die Magd hin und her zog. Die beiden anderen, die schon gehörig einen Sitzen hatten, standen da und tranken. »Na, das geht ja hier mächtig lustig zu«, rief der Ödringer laut, »Namen zusammen!« Und in dem schlug er den Kerl, der vor dem Feuer saß, mit dem kurzen Bleiknüppel, den er aus dem linken Ärmel holte, über den Kopf, dass der Mensch tot auf die Brandruten fiel. Und kaum, dass er da lag, klappte der um, der die Magd im Arme hielt, denn der Warneckenswiebert hatte ihn gut bedient. Die beiden anderen Reiter machten dumme Gesichter, aber ehe sie recht begriffen hatten, was los war, lagen sie über Kreuz da, denn Wulf hatte den einen besorgt und Hilmers Heine den anderen. So, nun sind wir wieder unter uns. Jetzt gebe ich einen aus, lachte der Wolfsbauer, als das Fleet sauber war. Und dann fragte er das Mädchen leise, »Hast du nun wohl Angst vor uns gekriegt?« Sie sah ihn mit blanken Augen an und schüttelte den Kopf. »Na, denn wollen wir vespern, und darauf werden wir das Schlafen nötig haben, vorzüglich du, wo du dazu in der letzten Zeit nicht gekommen bist. Hast auch Platz für uns drei, Cordescord?« Der Wirt nickte. »Masse. Das heißt, Tedel kann bei unserem Knecht schlafen und ihr beide nehmt die Gästebuze.« Als Harm mit dem Mädchen allein war, sagte er, »So, nun leg dich hin, Hans. Ausziehen brauchst du nicht viel, denn wir müssen früh los. Du kannst ruhig schlafen, ein ganzes Dorf wacht über uns. Wer wir sind, das wirst du ja nun gewahr geworden sein. An unseren Händen ist kein Blut, höchstens an unseren Bleistöcken, aber das ist auch nicht mehr viel wert. Einen Schelm muss man wie einen Schelm begrüßen, und die Wespen kriegt man am besten durch kochliches Wasser aus dem Grasgarten.« Johanna hatte sich kaum lang gemacht, da schlief sie schon. Der Wolfsbauer konnte anfangs gar nicht schlafen, denn er mochte sich nicht rühren und aufs Mädchen nicht aufzuwecken. Allerlei Gedanken gingen ihm durch den Kopf, aber zuletzt fielen ihm die Augen doch zu und er schlief, bis die Wirtin hereinkam und sagte, »Es ist bei Fünfe und die Morgenzeit ist fertig.« Damit ging sie fort und ließ den Krüsel auf dem Schemel stehen. Harm stand leise auf und leuchtete hinter der Hand in die Buze hinein. Schade, dachte er, sie schläft just so schön. Aber da seufzte das Mädchen tief auf, hob die Hände in die Höhe, machte die Augen auf, und als sie den Bauern vor sich sah, flüsterte sie, »Ach so, du bist es!« Und dabei lachte sie ihn an. »Ja, nun musst du aufstehen«, sagte er. »Bleib noch einen Augenblick liegen, ich hole dir erst eine Schüssel Suppe und Waschwasser, und unterdessen besorge ich dir ein Pferd, denn wir wollen flott reiten.« Als es eben hellichter Tag war, waren sie bei einem einstelligen Hofe. »Hier bleiben wir bis Mittag«, sagte Harm. »Sag mal, Hans, Freund, du reitest ja wie ein Koppelknecht.« Johanna lachte. »Pastorenkinder lernen alles, außer fromm sein«, sagte sie, »und schießen kann ich auch nicht schlecht. Aber ich verstehe mich auch auf das Kochen und Strümpfe stricken.« Wolf lachte. »Das muss ich sagen, denn kannst du mehr als ich.« Und da lachte er sie noch einmal, und er dachte bei sich, wenn sie noch öfters so lacht, dann wird die Geschichte sängerig für mich. Wozorn hieß der Hof. Der Bauer sprach kaum ein Wort und die Bäuerin auch nicht vieles mehr. Sie ließen es aber an nichts fehlen. Um 9 Uhr kam ein Bauernsohn an und teilte Wolf etwas unter 4 Augen mit, und da sagte Harm zu Johanna, »Nun müssen wir doch bis morgen bleiben. Das Beste ist, du legst dich wieder schlafen. Ich will das auch tun. Wer schlau ist, der isst und schläft heutzutage im Voraus. Du kannst mit der Bäuerin ganz offen reden, sie weiß Bescheid. Sie hat ein Herz wie Gold, aber sie hat Schreckliches durchgemacht. Deshalb spricht sie nicht, und darum hat sie auch das Lachen verlernt.« Es war bei 12 Uhr, da wachte das Mädchen auf. Die Bäuerin stand vor ihr und sagte, »Wenn du lieber liegen bleiben willst, dann bringe ich dir das Essen in das Bett.« Johanna schüttelte den Kopf, »Nein, dann müsste ich mich ja schämen. Ich will aufstehen.« Die Frau lächelte, »Willst auch lieber Mädchenzeug anziehen? Es ist was da, das dir passen wird. Hier im Hause sind bloß lauter Leute, die nicht mehr reden, als sie sollen. Morgen kannst du wieder als Koppelknecht gehen.« Sie legte ihr den roten Rock, das Leibchen, Strümpfe und Schuhe und alles, was dazugehörte, hin, und als sie nach einer Weile wieder in die Dünze kam und das Mädchen fix und fertig stehen sah, nickte sie ihr zu, aber mit eins nahm sie es in den Arm, küsste sie und weinte an ihrem Halse. »Ich hatte 2 Töchter, gesunde, glatte Mädchen, Zwillinge. Alle beide haben wir vor 1 Jahr tot im Busch gefunden. Wenn es dir im Pärhopstel nicht zusagt, komm hierher, du sollst wie eine Tochter gehalten werden.« Sie wischte sich die Augen. »Ja, was hilft das Weinen? Und es sind mehr da, denen es so gegangen ist, dem Wolfsbur nicht zum wenigsten. Ich will dir das erzählen, denn einmal musste es doch gewahr werden.« Das Mädchen hörte zu und holte kaum Luft, solange die Frau sprach, aber die Tränen liefen ihr über die Backen. »Tja«, sagte der Bauer, der auch in die Dünze gekommen war, »den Wolfsbauern hattest du früher sehen sollen. Bei dem war jeden Tag Feiertag. Und jetzt, Da ist er wie ein Grauhund, der über die Heide läuft und erst zufrieden ist, wenn er Blut lecken kann. Nach dem Mittagsbrot, bei dem kaum ein Wort geredet wurde, half Jana der Bäuerin im Hause. Dann setzten sich beide hinter das Haus auf die Bank und strickten. Die Sonne schien warm, im Rasen blühten die Osterblumen, die gelben Buttervögel flogen, die Elster suchte sich reisig für ihr Nest, im Holze schlug die Zippe und über die Wohlt flogen zwei Adernadler und riefen laut. 2 Tage blieb der Wolfsbauer mit Tedel aus, als er wiederkam, sah er müde aus, hatte dunkle Augen und enge Lippen. »Das Geschäft hat sich zerschlagen«, sagte er. »Heute bin ich zu müde und will erst ausschlafen. Morgen früh wollen wir nach Perhopstel.« In der Nacht zog ein Gewitter vorüber. Johanna wachte davon auf und verjagte sich, aber als sie neben sich die Bäuerin und vor der Butze Griebtow fest und tief atmen hörte, schlief sie gleich wieder ein. Als sie am Morgen das Manneszeug anzog, packte die Frau die Mädchenkleider zusammen, machte ein Bündel daraus und sagte, »So, das soll deins sein, meine Tochter, und dass du es nicht vergessen tust, auf Wurzhorn ist immer eine Butze und ein Platz am Tische für dich da.« Es war ein schöner Morgen geworden. Die Moorhühner waren überall zugange, die Kraniche prahlten, die Kiebitze riefen und die Himmelsziegen meckerten. Überall in den Gründen war der Post ganz rot und ab und zu stand ein Weidenbusch da, der wie eine helle Flamme aussah. Ein Rudel Hirsche zog über die Heide, blieb stehen, als es 3 Ritter ansichtig wurde, und zog dann schneller dem Moore zu. Als sie vor Fuhrberg über die hohe Heide ritten, heulte hinter ihnen der Wolf. Der Bauer drehte sich um und sagte, »Das sind unsere Leute«, und er gab den Wolfsruf zurück. Bald darauf kamen 2 Reiter aus dem Busche, es waren Fieken Ludolf und Grünhagen Krischan. »Na, schon so früh auf, Ludolf«, begrüßte ihn Wolf, »bist du gar nicht im Bett gewesen?« Der Dollhund grinte, »In meinem allerdings nicht. Schade, dass du gestern nicht dabei warst. Wir haben einen guten Zug gemacht. Na, wir kommen da ja vorbei, kannst dir selber ansehen.« Er sah nach Johanna hin. »Ist ein Freund von mir, Hans geheißen«, sagte der Ödringer. »Hm«, brummte der Ramlinger und wollte grinen, verkniff es sich aber, denn der andere lud ihn dazu nicht ein. Er ritt mit Wolf und flüsterte ihm etwas zu. Harm ließ ihn dann vorausreiten und fragte Johanna, »Hans, kannst du es mit ansehen, wenn ein Birkenbaum faule Äpfel trägt? Es sind ein paar Schandkerle weniger geworden auf der Welt. Ich muss dahin. Wenn du willst, kannst du mit Tedel hier so lange warten.« Das Mädchen schüttelte den Kopf. »Ich wollte froh sein, wenn alle Birken so reich tragen wollten, dann hätten es alle Menschen, die frommen Herzens sind, besser.« Der Bauer nickte. Da, wo der Dietweg die Heerstraße schnitt, standen etliche hohe Birken beieinander. 5 Männer und 2 Frauen hingen daran. Über jedem war eine aufrecht stehende Wolfsangel in die Rinde gehauen, und der älteste Mann, ein Kerl mit einem schwarzen Bart, hatte ein Brett zwischen die Hände gebunden. Mit Rötel waren darauf folgende Worte geschrieben. »Wir sind unser 3-mal Elfe und nennen uns die Wölfe und geben auf jedwedem Acht, der lange Finger macht.«